das Gesellschaftsspiel. Kalte Leiber, kalt Geherz, Chaos, wo immer zieht. Durch Falschheit infiltriert, bleibt die Nacht unsichtbar. Weiß sie dich oder mich, das Gift bringt die Gefahr. Endlose Worte, die hier wachsen und gedeihen. Sie werden Früchte tragen und sie werden bitter sein. Zu diesem schönen Mal reichen sie den dunklen Wein. Der Bauer speist nicht, es frisst ein dummes Schwein. Die Visionen verfolgen mich. Ein Trümmerhaufen, mehr bleibt nicht. Ein Ende der Wahrheit, ein Ende des Seins. Und wachse empor und reich mit ein. Halt ihn auf, diesen bösen Albtraum. Der Stimme der Wahrheit im Innenraum. Denn du bist das Licht, du bist das Licht. Und schreie empor aus Asche und Schlamm. Es ist besetzt.